بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لباب أولى. Wir machen inshallah heute den dritten Teil, heißt Al-Bida' Al-Khassa bi Al-Masajid, أو Bida' Al-Munkarat Al-Masajid. Die Bida', die wir merken, dass es auch in Moschee auch gibt, obwohl das nicht in Zeit von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam war, aber heutzutage gibt. Und wenn du das heutzutage auch siehst, du denkst, dass das von Sunna ist, obwohl das nicht mit Sunna zu tun hat. Und noch schlimmer, dass eine Sache, die mit Nachmachung zu tun hat. Wir machen die Juden und die Christen nach, was in die Kirche ist und was auch bei Al-Bia, wo die Juden auch also beten, genauso. Deshalb, das ist auch ein sehr wichtiges Thema, damit jeder von uns das auch einen Blick hat und auch weiß, ob das mit Moscheen zu tun hat oder nicht. Und letztes Mal sind wir geblieben bei Ittikhad al-Maharib wa Zakhrafatuha. Ittikhad al-Maharib, diese Mihrab, was jeder auch weiß. Das heißt, gab es oder gibt es immer noch ein paar Brüder, noch nie das gehört. Und die waren richtig bewunderlich. Die sagen, wie kann das nicht auch nicht mit Islam zu tun haben? Wisst ihr, was ich meine? Wo Imam steht, diese Nische. Das hat nicht mit Islam zu tun, subhanallah. Und wenn du das sagst, sag ich, wie kann das sein? Muss das sein? Nein. Hada mukhalifu lis-sunnah lam yakun ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Law kana khayran la fa'alahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Wenn das gut wäre, wäre auch Rasul sallallahu alaihi wasallam auch das gemacht, oder? Lakin ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma fa'alahu. Wa huwa al-mihrab, normalerweise heißt al-mihrab, heißt wo du zum Beispiel betest zu Hause in einer Ecke, heißt al-mihrab, wo du immer, sag mal, Nachtgebet machst. Heißt Mihrab. Lakin al-Muslimin, die sagen ja, bei euch ist alles Bida'. Nein, nicht so. Ja, na, Rasulullah, kullu Bida'atin dalala. Und jeder sagt, alles, was nach Rasulullah gekommen ist, hat das mit Bida'at zu tun. Ich meine nicht, dass Telefon ein Bida'ah oder Auto ist ein Bida'ah, Internet ist ein Bida'ah. Nein, das hat mit Dunya zu tun. Ich meine mit Schara. Al-Shara, Religion. Lern Allah Azza wa Jalla hat uns selber gesagt, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radhitu lakum al-Islam dina. Das heißt, wenn du etwas im Islam reingebracht hast, diese Ayah für dich ist nicht gültig. Lern Allah Azza wa Jalla hat so gesagt und sagt, nein, das muss auch sein. Und du darfst das nicht sagen, du darfst auch das nicht machen. Warum? Weil du kein Prophet bist. Sallallahu alaihi wa sallam. Deshalb muss man richtig aufpassen. Und wir haben sogar auch gesagt, dass Rasulullah ist das Muhadhara min hada. Hat auch uns vorgewarnt, dass wir das nicht auch machen. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ittaqu hadihi al-madhabih. Ittaqu. Dürft ihr das nicht machen? Und warum machen wir jetzt? Manchmal, du kommst in eine Moschee, du siehst diese Moschee, alhamdulillah, richtig nach Sunna. Und dann guckst du so, gibst auch diese Sache. Subhanallah. Warum? Weil die Muslime, die wissen nicht, dass das nicht mit Islam zu tun hat. Die sagen oder denken, das muss so sein. Dann ist es so richtig. Obwohl das es gegen Sunna ist. Kama akhbarana Rasulullah s.a.w. Ittaqu hadihi al-madabih. Und diese Ittaqu hadihi al-madabih, al-madabih, damit gemeint al-maharib. Al-maharib, wa hada hayyitun. Sahihun rawahu al-Tabarani. الطبري والبيهقي وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامعي ونلاقي أخ جزاك سفيان الثوري قال نحن نكرهه في هاسندس سفيان الثوري وابن تيمية رحمه الله قال كذلك يكره السجود في الطاقة عن طاقة يكره السجود في الطاقة لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب ذا مختص أهل الكتاب بكريستون ديوي من حيث تخصيص الإمام بالمكان. Und noch schlimmer, manchmal kommst du auch in eine Moschee, dann siehst du auch ein Grab, wo immer auch draufsteht. Oder? Da gibt es diese Nische und nebenan auch ist ein Grab. Das ist nur extra für Imam. Und hinter extra für Muezzin, die Adhan macht. Wenn Imam Allahu Akbar sagt, der andere sagt auch nach ihm laut. Ja. Habe ich schon mal gehört oder schon mal gesehen? Gibt es auch. Mekka. Nicht nur in Mekka. In Mekka gibt es auch, subhanallah. Ich meine jetzt nur, hier ist, wo Imam steht, hier, und hier in einer Ecke gibt es auch wie ein kleiner Raum. Extra für Muezzin. Der macht Iqamat al-Salah von dort und der macht alles. هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغم لأن فيه إسراف فيه تبجير فيه إسراف وفيه تبجير وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وقال القاري من غوص انجلاكن هات قزاكت المحاريب من المحدثات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحدثات صلى الله عليه وسلم من البدع جنيش رسول الله صلى الله عليه وسلم مخطط ومن ثم كره جمع من السلف اتخاذه السلف دي حسن بس وهو weil das nicht nach Sunna ist. Nummer jetzt 22 تشييد المنارات diese Minarat subhanallah. Jetzt diese Sachen sind für uns ein bisschen komisch. Wie kann sein ein Muschi ohne Minarat? Kann nicht sein. Alle sagen, du bist, wir wissen nicht, was du bist. Was meine? Al-Minarat lam takun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yaf'alhu as-salaf wala as-sahaba wala al-khulafa ar-rashidin. Danach kamen diese Sachen, was wir in einem Moschee manchmal findest du 18 Minarat. Für was? Die Gelehrten haben gesagt, wenn eine Moschee in einer Ecke, wo viele Gebäude sind, man darf machen, damit Leute Adhan hören. Das war's. Ja, das war's, ja. Warum? Weil das auch eine Sache, die mit Israf zu tun hat. Ein Moschee findest du, ja, 10 Stück. Und was schlimm ist, dass der Muaddin, der macht nicht drauf. Der macht nur in einer Ecke. In der Moschee. Normalerweise, warum machen wir das? Damit du hochgehst und Adhan machen. Oder? Jetzt gibt es Lautsprecher, gibt es alles. Und trotzdem, da kommt nur die Muaddin kommt in einen Raum rein und sagt Allahu Akbar. Und du denkst, dass er oben ist, obwohl er am Boden ist. Das heißt, hat das auch nicht mit Sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und das ist auch eine Sache von wem? Von Christen und Juden. Die machen solche Sachen. Deshalb heißt As-Sawma. As-Sawma ist für die Christen. Nicht für uns. Ja? Nicht für uns. Nummer 23. Ittikhad Sa'at. Manchmal du kommst auch in eine Moschee und da findest du ein großes Ohr. Und noch schlimmer mit Tam, Tam, jede Stunde. Ja? Jede Stunde, das nervt auch. Subhanallah al-Khaliq. Du denkst, wo bin ich jetzt? Das heißt, auch wenn das ein Ohr drin ist, ist es kein Problem. Aber diese Klingel und Sachen muss weg. Man darf das auch nicht machen. Manchmal, du bist in einer Moschee, während dem Gebet, du hörst diese Tananum, Tananum, Tananum. Und was noch schlimmer, jede Stunde. Wir sind nicht dagegen, aber besser, dass das ohne diese Klingel sind. Warum? لأن المساجد ما شُيِّدت إلا لعبادة الله عز وجل. Und das auch nicht nur dein Recht, sondern auch Recht von Jinn und Recht von Engels. Die sind auch dabei. Und jeder von uns muss auch wissen, dass Rasulullah s.a.w. auch gesagt hat, die Engels, die begleiten niemand oder jemand, der Al-Kelb und Al-Jaras dabei hat. Eine Glocke. Wenn du in einem Karawan bist, oder du machst eine Reise oder einen Ausflug und du hast einen Hund und eine Glocke, die Engels, die entfernen von dir. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und immer wenn du hörst diese Glocke, was wir jeden Tag hören, fast besonders am Sonntag, dann 100% muss ich auch denken, dass die Engel sind richtig sauer. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Die lieben die Sachen nicht zu hören. Wie kann man vergleichen Glocke, tananan, tananan mit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Hayya ala Salah, Hayya ala Falah. Kann man das nicht vergleichen? Oder? Kann man das nicht? Okay? Nummer 24, Kitabat al-Ayat. Versen an die Wand schreiben. Lies, wenn du in eine Moschee auch reinkommst, muss da sein. Wenn du nicht das findest, sagst du, wo bin ich jetzt? Erst wenn du sagst, oder wenn du siehst, فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ oder so, ein Ayat oder Ayat al-Kursi oder so, dann du sagst, ich bin in der Moschee. Das muss auch nicht sein. Schau mal zum Beispiel, wenn jemand ein Ayat schreibt und dann mit Zeit kommt eine, sagen wir mal, kommt diese Farbe weg. Ein Buchstabe geht auch weg. Dann liest du auch diese Eier falsch. Oder nicht? Mit Zeit. Statt Wow liest du Ra. Oder statt Ba liest du Ta. Und so weiter. Und was wichtig ist, هذا كذلك لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كذلك لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Und Nummer 25 ist auch اتخاذ القباب. Was heißt Al-Qibab? Qubba, ein Dom, ein Kuppel, ein Kuppel. Es gibt auch viele Moscheen, die auch Kuppel haben. Muss auch dabei sein. Warum nicht ein normaler Moschee? Ganz einfach. Manchmal eine Kuppel, ja? Ein Kuppel heißt das, ja? Oder Kuppel. Ein Kuppel kostet andere Moscheen zu kaufen. Oder eine, wie heißen sie? Kronleuchte. Diese Kronleuchte. Diese Kronleuchte. Auch kostet auch viel Geld. Für was? Name. Al-Qibab. Nummer 26. Raf'u al-Manabir. Raf'u al-Manabir. Minbar. Normalerweise das Sunnah ist nur wie viel? Drei Stufen. Nicht mehr, nicht weniger. هكذا كما رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا جاءت امرأة كما في الحديث. جاءت امرأة أو رجل. So steht. Entweder ein Mann oder eine Frau kam zu رسول الله صلى الله عليه وسلم. Der hat ihm gesagt, يا رسول الله, لماذا لا نفعل أو لا نصنع لك منبرا. فقال افعلوا حتى يروك الناس. Damit die Leute dich sehen. قال, okay. Das heißt, hier ist eine. Ein Sünna, Taqririyatun, eine Bestätigung von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wenn das auch schlimm war, der wird auch sagen, nein, das mache ich nicht. Warum? لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الخطبة. Der macht seine Hand an eine Aste drauf. Nur auf eine Aste. Und danach, also erste Khutbah, subhanallah. Diese Aste hat geweint. Und der Sahabe haben auch das gehört. Das Hadith von einem Muslim. Warum hat geweint? Weil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat immer neben ihm gestanden und seine Hand drauf gemacht. Und jetzt erste Khutbah, jetzt Rasulullah in Minbar. Und dann auf einmal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat gehört und die Sahaba auch die Muschi anin ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Der ist runter von Minbar und dann die ist zu ihm gegangen. فوضع يده فوقه und dann ruhig geblieben wie ein Baby, subhanallah. حنين الجدع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Da die Sehnsucht nach Rasulullah صلى الله عليه وسلم. كان يقول الشافعي يا ايها الناس ايشتاق الجدع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشتاقون اليه. Der sagt الشافعي رحمه الله warum diese Aste hat Sehnsucht nach Rasulullah صلى الله عليه وسلم und hat je kein Sehnsucht nach Rasulullah. Wie kann das sein? Das ist nur ein Aste und ihr seid Menschen, habt ihr keine Sehnsucht nach Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Schau mal, jetzt gibt es einen Dialog zwischen Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam und dieser Aste. Hat ihm gesagt, was willst du? Ich kann dich hier in Dunya, also pflanzen, oder du willst im Paradies sein. Was hat er gewählt? Paradies, subhanallah. Obwohl ein Ast ist, qala, la fil janna ya Rasulullah. Fadafanahu Rasulullah sallam. In seinem Platz hat ihn begraben, ja. Hat ihn begraben, subhanallah. Das war nur ein Ast. Amma ad-dalil, der Beweis, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat nur drei Stufen gehabt von Minbar, qala fil ula lamma sa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in einem Freitagsgebet auch in einem Khutbah. قال في الأولى آمين في الثانية آمين في الثالثة آمين. Das erste Stufe آمين, zweite Stufe آمين, dritte. فسألوه الصحابة يا رسول الله, wir haben dich heute gesehen, dass du etwas Komisches gemacht. Warum hast du آمين آمين آمين dreimal gesagt? قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل. Jibril kam zu mir und der hat ein Dua gemacht und ich habe آمين gesagt. Welche Dua hat Jibril gemacht und warum Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam auch Amin gesagt? Qala Jibril, jemand, der seine Eltern hat und nicht durch die ins Paradies reinkommt, la adkhalahu Allah. Wann kann er ins Paradies reinkommen, wenn er nicht durch seine Eltern ins Paradies reinkommt? Qul Amin, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Amin. Und jemand auch, die zweite, jemand, der meine Name gehört hat, ولم يقل صلى الله عليه وسلم auch genauso. Und die dritte, jemand, der Ramadan erreicht hat, ولم يغفر له الله لا غفر الله. Das heißt, das eine Beweis, dass Minbaru Rasulullah صلى الله عليه وسلم drei Stufen gehabt hat. Und auch nur von Hikma kann Rasulullah صلى الله عليه وسلم manchmal die Sahaba oder er nur selber Rasulullah صلى الله عليه وسلم, der macht nur Zeichen. Und die Sahaba, die sehen, was er auf diesem Minbar gemacht hat. Beispiel, قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين. Jetzt, wenn du in ein langer Minbar bist, da siehst du nicht, was das Imam so macht. قال الرسول صلى الله عليه وسلم, jemand, der gut mit einer Weise macht, der ist neben mir. كهاتين. Die Sahaba haben ihn gesehen, dass er so gemacht hat. Aber jetzt, wenn eine lange Minbar ist, wie kannst du ihn gucken? Da musst du ihn suchen zuerst, ja? أنا وكافل اليتيم كهاتين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك بعثت أنا والساعة كهاتين. Das heißt, als Rasulullah صلى الله عليه وسلم geboren ist, ist auch ein Zeichen Ende der Welt. Ist auch ein Zeichen Ende der Welt. Und gab es auch so viele Hadithen, die Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auch gesagt hat und hat gleich nach diesem Hadith gelächelt oder gelacht. Die Sahaba haben auch ihn gesehen. Das heißt, jetzt, wenn du so machst, gibt es jetzt manche Manabir mit Vorhang, oder? Da musst du so machen und dann kommt er rein und dann in diesem Minbar gibt es auch diese Kuppel. Oder? Kuppel. Und was schlimm ist auch, diese Minbar, der braucht zwei Reihen, der macht auch, was ich meine, das ist von hier bis dahin. يقطعوا الصف ورا والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال من وصل الصف وصله الله ومن قطع الصف قطعه الله. Das heißt, wegen diese Minbar, zum Beispiel hier ist Minbar, Saf ist hier und dann fängt es wieder von hier. Qata'a as-saf. Warum? Weil das nicht mit Sunnah zu tun hat. Und nur eine Ein Minbar kostet Allah alam wie viel Geld. Manchmal findest du auch in diesem Minbar, findest du auch Ayat, Versen, ja? Findest du auch richtig Schmuck, richtig. Ja? Für was ist das? Das alles nur Israf. Rasul könnte auch das machen, oder nicht? Er könnte auch das machen. Lakin Rasul sallallahu alaihi wasallam, der weiß genau, in den Mubadjirina, Ikhwan, wer? الشياطين إن المبتدئين كانوا إخوانا الشياطين ده بس كنا بس يعني أوكي manchmal auch in Alhamdulillah ist diese Sache ist fast ausgestorben, gibt's nicht jetzt mehr, aber in manche Dörfer, in manche Länder, die machen Minbar hier und hier auf die rechte Seite, die machen ein Loch. Ein Loch. Warum? Weil die sagen, als Rasulullah lassen, ein Mann Khutbah gemacht hat und da waren auch, warum? Weil da Zeit von Rasulullah kamen die auch, die Juden, die Christen auch in die Moschee von Rasulullah lassen und da haben sogar auch Dauer bekommen. Und da kamen ein paar Juden und da haben richtig. Rasulullah hat richtig diese böse Augen, sagt man das, diese so geguckt. Und Rasulullah hat das gesehen und hat so gemacht. Schau mal, Menschen, so viele Leute, hat so gemacht und auf diese Wand. Und jetzt, was da gemacht haben, die auch Leute, subhanallah, schau mal. Obwohl das kein Hadith, kein Gar, das ist nur Märchen. Das ist nur Märchen. Ja, hat Rasulullah diese Augen gesehen und dann. Wie kann man das, subhanallah, wie kann man das als einfach glauben? Noch. Nächste ist Ta'liq al-Suwar wal-Lawahat fil Masjid. Bilder, Fotos. Manchmal auch findest du eine Moschee, zum Beispiel hier ist diese Mihrab, wie die sagen, auch diese Nische. Und hier ist Allah und die Muhammad. Habt ihr schon? Diese, ein Foto oder nur ein Name? Name von Allah hier und Name von Muhammad hier. Und dann hier nebenan Abu Bakr hier, Omar hier, Uthman hier, Ali und so weiter. Wie kannst du Allah Azza wa Jalla mit Muhammad lassen vergleichen? Dürfen wir das nicht machen? Wie kann man das machen, subhanallah? Aber wenn du das machst, sag ja, du bist streng. Ja, das hat mit Tawhid zu tun. Allah, al-Rasul, sallallahu alaihi wasallam, hat uns selber gesagt, la tatruni, dürft ihr mich nicht so viel loben. La tatruni, kama atratin Nasara Isa ibn Maryam. Genau wie die Christen Isa, alaihi wasallam, gelobt haben. Und das beiden wie Allah, azza wa jalla. Und das kann nie sein, subhanallah. Und Rasul, sallallahu alaihi wasallam, hat uns auch gesagt, la tattachidu qabri eiden. Dürft ihr nicht jedes Mal mein Grab besuchen. Subhanallah, obwohl er Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ist. La taj'alu qabri eiden. Eiden heißt jedes Mal. Eiden heißt, deshalb heißt er Eid. Lianahu ya'ud. Al-Eid heißt Eid, lianahu ya'ud. Da kommt immer. Dieses Jahr, nächstes Jahr, dieses Jahr, nächstes Jahr, immer. Hakada. Summiya al-Eid. Naam, قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل أو يشغل المصلي. حديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني رحمه الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل أو يشغل المصلي. Darf nicht zu Hause bei dir sein, etwas dich ablenkt. Typisch zum Beispiel, oder wenn der richtig schön, oder man weiß es nicht. Manchmal kommst du in eine Moschee, besonders diese heutige typische. Du weißt nicht, ob das ein Schaf ist oder ein Löwe ist. Du bist beim Allahu Akbar und du sagst, nein, das ist kein Löwe, das ist ein Schaf. Nein, nein, das ist kein Schaf. Man hat auch Hunde, subhanallah. Ja. Und du bist in diesen Gedanken, da kommt ein Bruder rein in die Moschee, der sagt, Assalamu alaikum, du sagst, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. Allah musta'ana. Warum? Weil die Gedanken sind nicht da. Warum? Weil hier diese Sachen auch uns ablenkt. Wie kostet ein Teppich zum Beispiel hier? Bis 40.000 Euro. Gut Teppich. 40.000 Euro, 50.000 Euro, ganze Moschee. Für was? Warum nicht normale Teppich? Eine Farbe. Ein ganz normale Farbe. Keiner. Masjid al-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Von was? Von Sand. Al-Hasa. Ganz normal Hasa. Al-Hasa. Warum? Weil die wissen genau, was das Leben heißt. Die wissen genau, dass At-Tawadu'u ila Allahi Azza wa Jal, kullu man tawadu'a ila Allahi Azza wa Jal, la rafa'ahu. Und wisst ihr auch, strafe jemand, der Kibr hat, in Yom Qiyama, er wird ihm so klein Allah Azza wa Jal machen, damit ihr wieder ihm drauf tretet, subhanahu wa. Du stehst von deinem Grab zum Hal Khalak und wie ein kleiner Maus, so, ein Ameise. Hakada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil er hat Kibr gehabt in Dunya. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat uns auch gesagt, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala darratin min kibr. Mithqal, ein Stäubchen. Ein Stäubchen, wenn du ein kleines Stäubchen Kibr in deinem Herz hast, kommst du nicht ins Paradies rein. Weil Kibr. Na. Al-Mubahat. Nächste ist Al-Mubahat bil-Masajid. Heutzutage. Jeder sagt ja, unser Moschee ist besser als eure Moschee. Nein, unser Moschee hat sogar auch eine, weiß die Sache? Nee, nicht mehr diese Leuchte. Kronleuchte. Kostet 6.000 Euro. Bei euch habt ihr kein Licht auf. Subhanallah. Normalerweise muss man, du musst also diese Konkurrenz muss da sein, aber mit Wissen. Er sagt ja, in unserer Moschee gibt es Vorträge, in unserer Moschee gibt es Unterrichten, bei euch gibt es nur Seniorenhaus. Das war's. Aber heutzutage kann man, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alles was wir heutzutage erleben, das war von der Zeit von Rasulullah. Hat uns auch das gesagt. Und jetzt erleben wir diese Sache. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna al-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. La taqumu as-saah. Es wird nicht die Stunde kommen, Ende der Welt kommen. Hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Bis die Zeit kommt und jeder wird sagen, unser Moschee ist besser als eure Moschee. Heutzutage, das ist auch ein Zeichen, Ende der Welt. Dass du sagst, unser Moschee besser als eure Moschee. Bei uns gibt es Kicks, gibt es Tee, gibt es sogar auch Plasma. Mit Plasma auch, bei euch gibt es gar nichts, habt ihr gar nichts. Subhanallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, la taqumu sa'atu hatta tuttakhad al masajid turuqat. Es wird nicht eine Stunde kommen, erst wenn die Moschee werden wie Straßen sein. Du kommst von dieser Tür, kommst von der anderen raus. Also von hier rein, von dort raus. Du willst gar nichts, einfach nur rein, raus. Das war's. Und das gibt's heute auch. Kommst du rein, einkaufen, wieder raus, oder nicht? So hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gesagt. Und jetzt erleben wir selber auch das. La taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fi al-masajidi. Hadithun sahihun rawahu Abu Dawud wa Nisa'i wa Ibn Majah wa sahahu al-Albani rahimahullah fi sahihi al-Jami'i. Gibt es heute zum Beispiel, heutzutage gibt es auch manche Moscheen, die kosten 3-4 Millionen, oder? Hier in diesem Land. 4 Millionen, 5 Millionen. Aber wenn du reinkommst, gar nichts. 3-4 Leute bitten dir ein Pflichtgebet zu haben. Was ist für das anders? Man kann das verstehen. Zum Beispiel, die sagen, man muss diese Moschee richtig breit machen. Reicht nicht mehr Leute. Die Leute sind richtig viel. Das kann man verstehen. Abbauen, wieder aufbauen, ist kein Problem. Aber wenn das Moschee so war und immer noch, was haben wir davon nachher? Haben wir nur Geld ausgegeben? Das war's. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. عن ابن عباس رضي الله عنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أمرت بتشييد المساجد. ما أمرت. الله hat mir nicht befohlen, dass ich übertreibe beim Moscheen aufbauen. ما أمرت. سبحان الله. ما أمرت بتشييد المساجد. حديث رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. Nummer, ich glaube 24, also 34 ist, glaube ich, oder so. Noch schlimmer auch. Die machen eine Moschee und an die Tür. Die machen auch ein großes, weißt du, Sache? Ein Brett und, oder eine Tafel und die schreiben den Namen, wer hat das aufgebaut oder wer hat das gespendet. Prinz, Sohn, Prinzessin, so und weiter. La ilaha illallah. Seht ihr das oder noch nie? Oder wisst ihr, wo das auch ist? Jeder weiß, es gibt so viele Moscheen. Bevor du reinkommst, findest du ein Tafel. Hat so und so gespendet. Das und das und das und das. La haula wa la quwwata illa billah. Erstens der, das gebaut hat, kann sein, dass er Riyah bekommt. Kann sein, dass er auch dieses Ikhlas verliert. لأن الله عز وجل قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Wenn du etwas machst, dann mach das mit Sir. Mit Sir, kama qala الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار بالليل والنهار سرا وعلانية. علانية ist was anderes. علانية, du kannst auch etwas spenden öffentlich, damit du die anderen auch motivierst. Aber beste, dass du beim Verstecken spendest. إن الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Aber dass du eine Tafel da stehst und dann schreibst du deinen Namen und so weiter, هذا لا ليس له شيء من الإخلاص. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. يبتغي به وجه الله, das heißt mit Aufrichtigkeit, mit Ikhlas. بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ حَدِيثٌ. Das heißt, jemand, der ein Moschee baut, يَبْتَغِي, der wollte nur وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَنَّ, mit Ikhlas, Allah wird ihm ein Haus im Paradies auch geben oder bauen. حَدِيثٌ, wie gesagt, رواه البخاري ومسلم. Next ist الطَّوَافُ. Alhamdulillah, hier gibt es nicht. الطَّوَافُ حول المسجد بعد بنائه. Es gibt manche Leute, solange die fertig mit Moschee sind, mit Aufbau und alles, dann die machen Tawaf. Alhamdulillah, hier gibt es nicht. Manche Länder gibt es immer noch hier. Gleich, die machen alles richtig. Piki, Brillo oder wie das heißt. Und danach, die machen Tawaf. Erste Tawaf, 7 Tawaf. Und Tawaf war Ibadah, oder? Und Tawaf ist auch eine Anbetung. Man darf nur wo Tawaf machen. Gräbe oder nicht? Gräbe nicht, Rinnuhe. نو الطواف الطواف قد طواف حول الكعبة زوز نعجنفو يمان تا أزو أم دي غريب طواف مخت دماغ شرك أكبر دماغ شرك أكبر لأن الطواف هذه عبادة موجودة فقط في مكة نيش تستود زاكس Ich fliege nach Malaysia oder nach Mallorca und mache ich dort Tawaf. Wo muss ich Tawaf machen? Am Strand gibt es nicht. Da muss Al-Ka'ba da sein. Und Subhan al-Khaliq, Al-Ka'ba, wir haben oft auch gesagt, Al-Ka'ba wird auch weggemacht. Der wird auch weg, Subhanallah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Al-Ka'ba la taqumu sa'atu hatta la yuhujja an-nas. Es wird nicht die Stunde kommen, bis die Leute kein Hajj mehr machen. Warum? Weil Al-Ka'ba wird auch weg. Du Suwaiqatayn. Ein Mensch heißt so, du Suwaiqatayn, kommt aus Habascha, Sudan, Äthiopien und so weiter. Er wird das Stück für Stück kaputt machen. Subhanallah. Das heißt, wenn kein Hajj mehr gibt, da kommt Qiyam al-Sa'a. Aber bevor diese Kaaba kaputt geht, ja'ti Isa alayhi salam erstens. Und der macht Tawaf. Der macht Hajj oder Umrah, so auch im Hadith steht. Der macht erstens Hajj oder Umrah und dann geht diese Kaaba kaputt. Zada Allahu sharafan. Na. Das heißt, Achi, hat nur mit Jahl zu tun, dass jemand gleich nach diesem Aufbau, sie machen Tawaf, woher haben diese Sachen also bekommen? Allahu a'lam wallahi ash-shakwa. Noch schlimmer auch, dabhu ad-dabaihi 'ind al-intihai min bina'i al-masajid. Gleich auch nach diesem Aufbau des Schlachten. Und nicht nur das, an die Tür. Die schlachten ein Schaf oder ein Hahn oder eine Maus, egal was. Hauptsache muss Blut rauskommen. Wie kann das denn so machen? Wer kann eine Maus essen? Schau mal, hat das mit Islam zu tun, subhanallah? Aber warum die Muslime machen das? Und wenn du das nicht machst, dann bist du streng. Sagen wir ja. Da musst du locker sein. Nachher bei Sachen dürfen wir nicht locker sein. Wie kann ich eine Sache machen in einer Dabh? Für wen? Nur für Allah Azza wa Jal, oder? Nicht, dass du für Moschee also schlachtest oder für eine, der heißt Mulay etwas schlachtest oder für einen Djinn schlachtest oder für einen Sahih schlachtest. Nein. Allah Azza wa Jal قال إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ وصلي لربك وانحر لله عز وجل وعندما تريد الذبح اللهم منك ولك فنديه ونتديه لان الذبح اوخ عباده من كان ذابحا فليذبح لله عز وجل warum weil wegen diesem wort oder wegen der sache was du machst diese fleisch dürfen wir nicht essen haram geworden Du sagst ja, ich schlachte, damit diese Sahir mich heilt. Allah muss da. Da bleibst du immer so. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dieser Hadith ist allgemein. Man amila amalan leysa alihi amruna fahuwa rad. Hadithun akhrajahu muslim. Man amila, wenn jemand etwas macht, leysa alayhi amruna, was wir nicht gemacht haben, fahuwa mardudun alayhi. Der bekommt das wieder zurück. Warum? Weil das nicht im Sunnah steht. Weil das nicht Rasulullah s.a.w. gemacht hat. Weil das auch nicht Allah azza wa jal gesagt hat. Fahuwa raddun. Reicht. Nächste ist Zakhrafatul Masajid. Diese Farben. Ada kadalik ibtila'un أو بلاء ابتلي به المسلمين Also wegen diese Farben, Fliesen, Marmor, das und das und das kann man zum Beispiel nur in diesem Land. Es gibt manche Moschee, die sind Eigentum. Aber es gibt manche Moschee, die bezahlen immer noch Miete. Die sind nicht Eigentum. Warum nicht, Achie, warum nicht diese Moschee, die Eigentum-Moschee haben, den anderen helfen, wenn das um Dauer geht? Die können auch anderen auch eine Moschee auch kaufen, wegen dieser Gelder, was sie auch hier kriegen. Aber leider machen die das nicht. Leider machen die das nicht. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أين صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي هات رسول الله أين خميصة أين ثوب أين توخ هات إم جشنكت هات إم جيبن فوضعته أمنا عائشة داس ديزي توخ فور رسول الله صلى الله عليه وسلم جمخت أصلا رسول الله غاين كومن لفولته beten, lakinnahu hat ihm diese Farben hat ihm abgelenkt. Gleich nach dem Gebet hat das weggemacht und hat unserer Mutter gegeben, hat sie gesagt, gib ihm wieder zurück. Ich will das nicht. Hat mich richtig gestört während dem Gebet. Und man huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Das ist 100%, jeder von uns hat das auch erlebt. Besonders wie eine Moschee ist, viel Schmuck, viel Farben, viel das, Allahu Akbar. 100%, du bist nicht da. Du versuchst nur, dass du nur konzentrierst. Es ist auch Liebe, deshalb hier kommt eine Qaul von Al-Hanafiyun. Qalu, wenn du in einer Moschee bist und du kannst nicht richtig konzentrieren, das heißt, du kriegst nicht diese Demut, du darfst in diesem Fall deine Augen zumachen. Obwohl dürfen wir nicht. Man darf nicht während dem Gebet unsere Augen zumachen. Obwohl manchmal sieht man manche Leute, die machen so, die sagen, ja, ich muss also nur diese Demut, inshallah, kriegen und so weiter. Dürfen wir nicht. Aber die Fuqaha, die haben gesagt, wenn du richtig konzentrierst und du willst nur richtig beten, Demut kriegen, du kannst das nicht. Warum? Wegen dieser vielen Farben. Du darfst hier deine Augen zumachen. Warum? Egal, wo du deine Augen machst, bist du nicht mehr da. وهذا كذلك ليس له من السنة شيء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم. أبي جهم دي صحابي دي رسول الله دي توخ كشنطات في شنطات واتوني بأبنجانية أبي جهم فإنها ألهتني تات مش أبكلينغ آنفا عن صلاتي آنفا عن صلاتي. Und es gibt auch ein Hadith, auch richtig gefährlich, قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. Das heißt, wann werdet ihr kaputt gehen, wenn ihr so viel Farben in eure Moschee macht und auch Koran, jetzt gibt es Koran mit Gold, mit Silber, richtig schön, dann wird ihr richtig kaputt gehen. هذا ما وصلنا إليه سبحان الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا زخرفتم يعيش زو في الفعب زو في الكل زو في الداس ومداس إذا زخرفتم مساجدكم أو موشي من إيه زو داس مخت وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. Das heißt, er geht hier kaputt. صلى الله عليه وسلم. الله يخي. أعمل مساند للمصلين في الصف أو في الصفوف الصف الأول besonders. الحمد لله gibt es auch nicht, aber gibt es in manchen Ländern in erste Reihe gibt es wie eine, kann man sagen, wie ein, kannst du, wenn du sitzt, kannst du so anlehnen. Hast du das schon mal gesehen? Gibt es in Arabisch-Saudien, gibt es erste Reihe. Und dann nur erste Reihe, manchmal auch zweite Reihe. Das heißt, du kommst erste Reihe und dann machst du so. Wie, das ist genau wie du in Couch bist. So, Subhanallah. Viel Glück ist auch in Moschee, Subhanallah. Couch auch in der Moschee. هذا كذلك لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. und auch Kathrat al-Masajid fil Hayy al-Wahid. In einer Straße findest du das, diese Moschee, pakistanische Moschee, afghanische Moschee, marokkanische Moschee, türkische Moschee. Subhanallah. Hier, das zeigt uns oder zeigt anderen, die Gegner von uns oder die Feinde von uns, dass wir nicht so sind. Eine Moschee reicht. In einer Straße. Reicht. Innamal mu'minuna ikhwa, oder? Innamal mu'minuna ikhwa. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban وقبائل تعرف إن أكرمكم عند الله أتقاكم warum in eine Straße vier Moschee warum sagt ja ich bin Afghaner muss hier rein ich bin Pakistaner muss hier rein ich bin Marokkaner ich bin hier Türkisch ich bin hier الله المستعان شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة es gibt manche auch in manche Länder die machen extra Reise damit sie in eine Moschee kommen um Bid'ah zu machen. Wir sagen, heute ist Maulid von diesem Sheikh, der gestorben ist. 500 Kilometer zum Beispiel, 1000 Kilometer. Der reist, um ein Bid'ah zu machen, um Shirk sogar auch zu machen. Und Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat uns gesagt, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. Du darfst reisen, extra Reise machen, nur wenn du zu diesen drei Moscheen reisen willst. Die لا تشد الرحال إلى ثلاث مسجد المسجد الحرام ومسجد هذا damit gemeint مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. Aber dass du extra Reise machst, damit du Schirk machst. Beispiel, man sieht jetzt in Irak, die kommen von weit im Ashura zum Beispiel, um Al-Hussein رضي الله عنه zu besuchen. Oder von anderen, um Hussein auch zu besuchen. Warum ist das? Wer sagt erstens, dass Hussein dort ist? In Karbala. Wer sagt uns, dass er in diesem Stadt ist? Warum? Weil ihre Akita, die sagen, dass jemand, der Al-Hussein sein Grab besucht hat, der braucht keine Hajj zu machen. Du bist befreit von Hajj. Reicht dir. Du kommst, um Schick zu machen, hast du Hajj gemacht, wie kann das sein? Wallahi, die sind behindert darüber. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لعن الله لعنات ففلخت لعن الله عز وجل اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم was? Masajid, dass die extra Reise kommen, damit die diese Leute auch besuchen, obwohl das nicht also in unser Aqida geht. Ach, ich glaube, heute inshallah, khalas, machen wir inshallah nächstes Mal auch wieder weiter. Weil das nervt, wallahi, diese Sachen nervt richtig.